Erstes Buch, Teil 5 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Während nun die Feinde flohen, so banden die Korinther die Wracke der Schiffe, in die sie etwa Lecke gebohrt hatten, nicht an das Schlepptau, sondern wandten sich gegen die Mannschaft und durchfuhren die Schiffsreihen, mehr um zu morden, als um Gefangene zu machen. Sie hieben auch aus Unvorsichtigkeit auf ihre eigenen Freunde ein, da sie nicht bemerkt hatten, dass ihr rechter Flügel geschlagen war. Denn bei der großen Zahl von Schiffen auf beiden Seiten, die einen großen Raum auf der See einnahmen, war es unter dem Getümmel des Kampfes nicht leicht zu unterscheiden, welche die Sieger und die Besiegten waren, denn der Schiffszahl nach war dies die größte Seeschlacht, die je Griechen gegen Griechen geliefert. Nachdem aber die Corcyraeer von den Korinthern bis zum Lande verfolgt worden waren, wendeten diese ihre Aufmerksamkeit auf ihre Schiffstrümmer und ihre Toten. Sie bemächtigten sich ihrer größtenteils und brachten sie nach Sybota, wohin das Landheer der Barbaren ihnen zur Hilfe gekommen war. Sybota aber ist eine verlassene Bucht in Thesprotien. Hierauf sammelten sie sich wieder und schifften gegen die Corcyraeer. Diese aber rückten auch ihrerseits gegen sie vor mit den noch diensttauglichen und übrig gebliebenen Schiffen, samt den athenischen, aus Furcht, jene möchten eine Landung auf ihrem Gebiete versuchen. Es war aber schon spät und bereits hatten sie den Schlachtgesang zum Angriff angestimmt, als die Korinther plötzlich, ohne umzuwenden, rückwärts ruderten, weil sie 20 athenische Schiffe heransegeln sahen, welche die Athener zur Unterstützung der Zehen später ausgesandt hatten. Aus Furcht, die Corcyraeer möchten, was auch der Fall war, geschlagen werden, und ihre Zehen Schiffe möchten zu schwach sein, um sie zu schützen. Weil nun die Korinther diese zuerst erblickten und vermuteten, dass sie von Athen kämen und ihrer nicht bloß so viele, sondern mehr als sie sahen sein möchten, so zogen sie sich zurück. Die Corcyraeer aber hatten sie nicht bemerkt, denn sie kamen eigentlich von einer Seite her, wo man sie nicht sehen konnte. Jene wunderten sich also, dass die Korinther rückwärts ruderten, bis einige, die es bemerkten, sagten, dass jene Schiffe sich nähern. Nun zogen auch sie sich zurück, denn es wurde bereits dunkel und die Korinther hatten sich entfernt. So trennten sie sich und mit Anbruch der Nacht endete die Seeschlacht. Den Corcyraeern nun, die bei Leukimme ihre Stellung nahmen, näherten sich jene 20 Schiffe von Athen unter Anführung des Glauco, des Sohns von Leager, und des Andocides, des Sohns von Leogoras, und gelangten durch Leichen und Schiffstrümmer zu ihrem Standorte wenige Augenblicke, nachdem man sie zuerst entdeckt hatte. Die Corcyraeer aber fürchteten, weil es Nacht war, es möchten Feinde sein. Bald jedoch erkannte man sie, und sie legten sich vor Anker. Am andern Tage liefen die 30 athenischen Schiffe und die Corcyraeischen, so viele deren noch diensttauglich waren, aus und schifften auf den Seehafen bei Sybota zu, wo die Korinther vor Anker lagen, und wollten sehen, ob diese nicht ein Seetreffen wagen würden. Die Korinther stießen nun zwar mit ihren Schiffen vom Lande und stellten sich auf hoher See in Schlachtordnung, aber sie verhielten sich ruhig, weil sie nicht gemeint waren, freiwillig die Schlacht zu beginnen, da sie sahen, dass noch mehr unbeschädigte Schiffe von Athen angelangt waren, sie selbst aber in mancher Verlegenheit sich befanden, teils wegen Bewachung der Gefangenen, die sie auf den Schiffen hatten, teils weil in dieser einsamen Gegend keine Gelegenheit zur Schiffsausbesserung sich darbot. Ihre Gedanken waren mehr daran, darauf gerichtet, wie sie die Heimfahrt bewerkstelligen möchten, indem sie fürchteten, die Athener möchten, da sie handgemein geworden, den Vertrag für gebrochen ansehen und ihnen den Rückweg versperren. Sie fanden also für gut, einige Männer in einem Jagdschiffe ohne Heroldsstab zu den Athenern vorauszusenden und deren Gesinnung zu erforschen. Durch diese ließen sie Folgendes sagen: Ihr tut Unrecht, Männer von Athen, dass ihr Feindseligkeiten anfanget und den Vertrag verletzet, denn ihr erhebet die Waffen gegen uns und wollt uns an der Bestrafung unserer Feinde hindern. Habt ihr die Absicht, uns die Fahrt gegen Corcyra oder wohin es uns sonst zu steuern gefällt, zu wehren, und wollt ihr den Vertrag brechen, so ergreift uns, wie wir hier sind, zuerst und behandelt uns feindlich. Also redeten sie, das korsyräische Schiffsheer aber, soweit es sie vernehmen konnte, schrie, man sollte sie sogleich ergreifen und töten. Die Athener aber antworteten also: Wir fangen die Feindseligkeiten nicht an, ihr Männer vom Peloponnes, noch brechen wir den Vertrag. Wir sind nur diesen unseren Bundesgenossen, den Korsyräern, zu Hilfe gekommen. Wofern ihr nun anderswohin schiffen wollt, so werden wir es nicht hindern. Wenn ihr aber gegen Corcyra oder ein dorthin gehöriges Gebiet zu steuern gedenkt, so werden wir, soweit unsere Macht reicht, dies nicht dulden. Nachdem die Athener diese Antwort erteilt hatten, schickten sich die Korinther zur Heimfahrt an und errichteten zu Sybota auf dem Festlande ein Siegeszeichen. Die Corcyräer versammelten ihre Schiffstrümmer und Toten, die von der Strömung und dem Winde, der sich bei Nacht erhoben und sie überall hin zerstreut hatte, ans Land getrieben waren, und errichteten dagegen auch, als hätten sie das Treffen gewonnen, ein Siegeszeichen zu Sybota auf der Insel. Die Gründe, warum beide Teile sich den Sieg zuschrieben, waren folgende. Die Korinther stellten darum ein Siegeszeichen auf, weil sie in der Seeschlacht bis zum Anbruche der Nacht im Vorteil gewesen, so daß sie die meisten Schiffstrümmer und Toten wegbrachten, weil sie nicht weniger als 1000 Gefangene gemacht und gegen 70 Schiffe versenkt hatten. Die Corcyräer aber, weil sie gegen 30 Schiffe vernichtet und nach der Ankunft der Athener ihre Schiffstrümmer und Toten gesammelt hatten und weil tags zuvor die Korinther beim Anblick der athenischen Schiffe rückwärts rudernd sich vor ihnen zurückgezogen und bei ihrer Annäherung vor Sybota nicht gegen sie vorgerückt waren. So machten beide Teile Anspruch auf die Ehre des Sieges. Die Korinther nahmen auf der Heimfahrt durch List Anaktorium in Besitz, das an der Einfahrt des ambrakischen Meerbusens Golf von Achta liegt, einen Platz, der ihnen und den Corcyräern gemeinschaftlich gehörte. Dort setzten sie korinthische Ansiedler ein und zogen sich dann nach Hause zurück. 800 der Corcyräer, welche Sklaven waren, verkauften sie, 250 aber behielten sie in Gewahrsam, behandelten sie aber mit rücksichtvoller Sorgfalt, damit sie nach der Heimkehr Corcyras Besitz ihnen verschaffen möchten, denn zufälligerweise gehörten die meisten zu den mächtigsten jenes Staats. So behauptete sich Corcyra im korinthischen Kriege und die athenischen Schiffe fuhren von dort wieder zurück. Dies war für die Korinther die erste Veranlassung zum Kriege mit den Athenern, weil diese während des bestehenden Vertrags mit ihnen die Corcyräer im Seetreffen unterstützt hatten. Bald darauf trat nach folgender Misshelligkeit zwischen den Athenern und den Peloponnesiern ein, welches den Krieg veranlassen half. Da die Korinther mit Racheplanen gegen sie umgingen, so verlangten die Athener, ihre feindselige Gesinnung vermutend, von den Potidäern im heutigen Kassandra in Mazedonien, die ein korinthisches Pflanzvolk auf der Landenge von Palena angesiedelt sind und ihre zinsbaren Bundesverwandten waren, sie sollten ihre Festungswerke gegen Palene hin niederreißen und Geiseln stellen und die Epidemiurgen, Volksbeamten, entlassen und in Zukunft die nicht mehr annehmen, welche die Korinther jedes Jahr schickten. Die Athener fürchteten nämlich, jene möchten von Perdikas und den Korinthern sich zum Abfalle bewegen lassen und die übrigen Bundesgenossen in der Gegend von Thracien mit zum Treubruche verleiten. Solche vorbereitende Maßregeln nahmen die Athener gegen die Potidäer sogleich nach der Seeschlacht bei Corcyra, denn die Korinther befanden sich jetzt mit ihnen in offenem Zwiste. Perdikas aber, der Sohn Alexanders, König von Mazedonien, der zuvor ihr Freund und Bundesgenosse war, hatte sich mit ihnen verfeindet, und zwar aus dem Grunde, weil die Athener mit seinem Bruder Philipp und mit Dardas, die gemeinschaftlich sich wider ihn erhoben, ein Bündnis geschlossen hatten. Aus Furcht suchte er nun durch eine Sendung nach Lacedämon zu bewirken, dass Athen mit den Peloponnesiern in Krieg verwickelt wurde. Die Korinther aber brachte er zugunsten des Abfalls der Potidäer auf seine Seite. Er unterhandelte mit den Chalcidiern und Bottiäern in Thracien, dass sie am Abfalle teilnehmen möchten, in der Hoffnung, dass er, wenn er diese Nachbarn zu Bundesgenossen hätte, leichter in Verbindung mit ihnen den Krieg führen könnte. Als die Athener davon Kunde erhielten, so wollten sie dem Abfalle jener Staaten zuvorkommen, und da sie gerade 30 Schiffe und 1000 Schwerbewaffnete gegen des Perdikas Land ausschickten, unter Anführung des Archistratus und 10 anderer, so erteilten sie den Schiffsbefehlshabern den Auftrag, von den Potidäern Geiseln zu nehmen, ihre Festungswerke niederzureißen und die benachbarten Städte zu bewachen, dass sie nicht abfallen möchten. Die Potidäer schickten nun Gesandte an die Athener, um, womöglich, alle ungewöhnlichen Maßregeln gegen sie abzuwenden. Auch wandten sie sich vereint mit den Korinthern nach Lacedämon und suchten zu bewirken, dass man, wenn es nötig wäre, zu ihrem Schutze sich rüsten möchte. Als sie nun nach langen Unterhandlungen bei den Athenern nichts Erwünschtes erzielen konnten, sondern die gegen Mazedonien bestimmten Schiffe auch ebenso gegen sie heranzogen, und als die lazedämonische Regierung ihnen versprach, in Attika einzufallen, wenn die Athener gegen Potidäa zögen, so fielen sie um diese Zeit ab, nebst den durch Eidschwur mit ihnen verbundenen Chalcidiern und Bottiäern. Auch bewog Perdikas die Chalcidier, ihre Städte am Meere zu verlassen und zu zerstören und sich landeinwärts in Olynt anzusiedeln und diese einzige Stadt zu befestigen. Diesen Auswanderern wies er ein Stück seines eigenen Gebietes in Mykdonien, um den See Bolbe für die Dauer des Kriegs mit den Athenern zur Benutzung an. Sie bauten sich nun landeinwärts an, rissen ihre Wohnorte nieder und rüsteten sich zum Kriege. Die 30 athenischen Schiffe kamen hierauf in die Gegend von Thracien und fanden, dass Potidäa und die übrigen Orte abgefallen waren. Weil aber die Anführer es für unmöglich hielten, zugleich gegen Perdikas und gegen die vereint abgefallenen Bezirke mit der vorhandenen Macht Krieg zu führen, so wendeten sie sich gegen Mazedonien, wozu sie auch anfänglich ausgesendet waren. Und nachdem sie ihre Stellung Stellung genommen, begannen sie die Feindseligkeiten in Verbindung mit Philipp und den Brüdern des Dardas, die aus dem Binnenlande mit Heeresmacht eingedrungen waren. Indessen waren die Korinther nach dem Abfall von Potidäa und weil sich attische Schiffe in der Gegend von Mazedonien befanden, wegen jenes Platzes in Sorgen, und weil sie glaubten, dass die Gefahr sie mit anginge, so schickten sie Freiwillige aus ihrer Stadt und von den übrigen Peloponnesiern gedungene Söldner, zusammen 1600 schwer bewaffnete und 400 Mann leichte Truppen. Ihr Anführer war Aristeus, der Sohn des Adimantos, dem zu gefallen vornehmlich die meisten Freiwilligen aus Korinth mitzogen, weil er von jeher mit den Potidäern in vertrautem Verhältnis gewesen war. Diese kamen 40 Tage nach dem Abfalle Potidäas in Thracien an. Auch die Athener wurden bald von dem Abfalle jener Städte benachrichtigt. Als sie nun vernahmen, dass auch Aristeus mit den Seinigen zu Hilfe komme, so sandten sie 2000 von ihren schwer bewaffneten und 40 Schiffe gegen die abgefallenen Orte und Kallias, den Sohn des Kalliades, mit 4 anderen als Anführer aus. Diese kamen zuerst nach Mazedonien und trafen die früher abgeschickten 1000 Mann im Besitz des seit kurzem eroberten Therma, nachher Thessalonisch genannt, und mit der Belagerung von Pydna beschäftigt. Zuerst stellten sie sich auch dort auf und unterstützten die Belagerung. Dann schlossen sie einen notgedrungenen Vergleich und Bundesgenossenschaft mit Perdikas, da Potidäa und des Aristeus Ankunft sie drängte, und zogen nun aus Mazedonien ab. Darauf kamen sie in die Gegend von Beröa, zogen sich aber, da sie sich gegen diesen Platz gewendet und ihn vergeblich angegriffen hatten, zurück und begaben sich zu Lande gegen Potidäa mit 3000 eigenen schwer bewaffneten und außerdem mit vielen Bundesgenossen und 600 Reitern der Mazedonier im Gefolge des Philipp und Pausanias. Zugleich waren sie von 70 Schiffen begleitet. Langsam vorrückend kamen sie am dritten Tage nach Gigonus und schlugen ein Lager. Die Potidäa aber und die Peloponnesier unter Aristeus lagerten sich, die Athener erwartend, bei Olynth auf der Landenge. Sie hatten sich nämlich außerhalb der Stadt einen Markt eröffnet. Die Verbündeten hatten zum Befehlshaber des gesamten Fußvolks den Aristeus gewählt und den Perdikas zum Anführer der Reiterei. Denn dieser war sogleich wieder den Athenern untreu geworden und focht auf der Seite der Potidäa, nachdem er dem Iolaus die Regierung in seinem Namen übertragen hatte. Der Plan des Aristeus war, sein Heer auf der Landenge stehen zu lassen und so die Athener, wenn sie heranrücken sollten, zu erwarten, während die Chalcidier und die Bundesgenossen außerhalb der Landenge und die 200 Reiter des Perdikas in Olynth bleiben und im Falle eines Angriffes der Athener ihnen in den Rücken fallen und die Feinde so in die Mitte nehmen sollten. Kallias dagegen, der athenische Anführer und seine Mitbefehlshaber, schickten die mazedonischen Reiter und eine kleine Abteilung der Bundesgenossen gegen Olynth, um einen Ausfall von jenen zu verhindern. Sie selbst aber brachen aus dem Lager auf und zogen gegen Potidäa. Als sie nun an die Landenge kamen und die Feinde zur Schlacht gerüstet sahen, so stellten auch sie sich gegen jene auf, und bald darauf kam es zum Handgemenge. Der Flügel des Aristeus selbst und die auserlesenen Truppen der Korinther und der übrigen, die bei ihm waren, drängten, was ihnen entgegenstand, zurück, setzten dem Feinde nach und verfolgten ihn eine weite Strecke. Aber das übrige Heer der Peloponnesier und Potidäa wurde von den Athenern geschlagen und floh in die ummauerte Stadt. Als nun Aristeus von der Verfolgung zurückkam und den übrigen Teil des Heeres geschlagen sah, so war er in Verlegenheit, wohin er ziehen und sich durchschlagen sollte, nach Olynt oder nach Potidäa. Er beschloss jedoch, seine Leute so enge wie möglich zusammenzuziehen und im Sturmschritte nach Potidäa durchzubrechen. Er zog sich nun mit Mühe und von Pfeilschüssen verfolgt, längs dem Steindamme am Meere hin, verlor nur wenige Leute und brachte die meisten glücklich davon. Die Hilfsvölker der Potidäa, die auf der Seite von Olynt standen, welche Stadt ungefähr 60 Stadien entfernt und dem Auge erreichbar liegt, rückten beim Anfange der Schlacht, als die Feldzeichen aufgepflanzt waren, eine kleine Strecke weit vor, in der Absicht, zu Hilfe zu kommen, und die mazedonischen Reiter stellten sich ihnen gegenüber auf, um dies zu verhindern. Als aber der Sieg der Athener bald entschieden war und die Feldzeichen wieder weggenommen wurden, so zogen sie sich wieder in die Festungswerke zurück und die Mazedonier zu den Athenern. Reiterei war von beiden Seiten nicht ins Gefecht gekommen. Nach dem Treffen errichteten die Athener ein Siegeszeichen und übergaben nach geschlossenem Stillstandsvertrage die Toten den Potidäern. Gefallen waren von den Potidäern und ihren Bundesgenossen etwas weniger als 300, von den Athenern selbst 150, mit dem Anführer Kallias. Ende von erstes Buch, Teil 5.